Also ich weiß nicht, was die Leute alle haben. Die einen mögen Berlin, die anderen Frankfurt. Und die ganz, die anderen da droben, Bremen. Aber für mich gibt's noch eins. Ich mag München in der Sommerzeit. Ich mag München, wenn's im Winter schneit. Ich mag München, weil's mich gut gelaunt macht. Ganz früh am Morgen und auch spät in der Nacht. Ich mag München und's Oktoberfest. Ich mag München, weil's mich lieben lässt. Ich mag München, weil der Mensch nur was zählt. In der schönsten Stadt der Welt. Der alte Peter, der steht immer noch. Und die Bavaria ja sowieso. Gleich hinterm Siegestor fängt Schwabing an. Da fährt bis in der Früh die letzte Straßenbahn. Im Hofbräuhaus, da sind die Nächte lang. Obwohl da fast nur noch Japaner sind. Bei so einem Durst ist alles wurscht und jeder fängt zum Singen an. Ich mag München in der Sommerzeit. Ich mag München, wenn's im Winter schneit. Ich mag München, weil's mich gut gelaunt macht. Ganz früh am Morgen und auch spät in der Nacht. Ich mag München und das Wahnsinnsbier. Ich mag München und die Madel hier. Denn die große Liebe kostet kein Geld. In der schönsten Stadt der Welt. Weiß-blauer Himmel und ein bisschen Grün. Dann kannst direkt vor dir die Alpen sehen. Und am Mikrale mag die Leute sind so nett. Wenn die früh aufstehen, gehen die anderen grad ins Bett. Und weil die Isar so romantisch ist, stört's keinen, wenn's am Ufer nachher gepisst. Und weil fast jeder schon in München war, singt man auch in den Radio Heimatmelodie. Die Nachrichten. Es ist 20 Uhr. Im Studio Clemens Kohl.